Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. That is culture lies either side of me, facing front with all lights down. My ears allay the din, the clatter of the synthesis of pure adrenaline. Then as the lights come on, I'm off into the fray. It should be easy now. Let me live in the spotlight. Here I know what I can do. It's when the wings are spreading over me, I haven't got a clue. Points in between, seeming to believe that I can tell them what I mean. But I never promised that, I never said a thing. All I ever did was write words to say. Then as the rush comes on, I run and reach the door. Are spreading over me, I haven't got a clue. Streaming consciousness was often sold and bought. Just let me live in the spotlight. Here I know what I can do. It's when the wings are spreading over me, I haven't got a clue. Let me live in the spotlight. Here I know what I can do. It's when the wings are spreading. When the wings are spreading over me, I haven't got a clue. Let me live in the limelight. Here the whole thing's fake. It's when they want to come and talk to me that I begin to shake. So it begins. So geht es los. Von der neuen Granite Shore aus England, Suspended Second heißt sie. Und ist eigentlich die einzige Veröffentlichung, die ich bekommen habe, die sich mit dem momentanen Desaster beschäftigt. Granite Shore aus England. Ich weiß nicht, ob jedem wirklich bewusst ist, dass wir jetzt eine rechtsradikale Partei im Parlament haben. Vielleicht bin ich einfach alt genug, um das wirkliche Grauen dieses Geschehens zur Gänze zu erleiden. Eine Partei, die gegen all das ist, was in den letzten Jahrzehnten ganz langsam zu einer menschlicheren Gesellschaft zu führen schien. Allerdings, man muss es sagen, in den letzten ca. 30 Jahren wurde zum allerersten Ziel das Wirtschaftswachstum erklärt. So entstand eine Welt, in der Sterbende vor Bankautomaten liegen gelassen werden, um zum Automaten und somit zum heiß benötigten Geld zu kommen. Es entstand eine Welt, in der das neue iPhone mit Gesichtserkennung arbeitet und weit über 1000 Euro kostet. Das neue iPhone, auf das in Zelten vor den iStores gewartet wird, um es als erster zu besitzen. iPhones, die in China von Arbeitssklaven zusammengeschraubt werden, unter absolut erbärmlichen Umständen. Eine Welt, in der inzwischen unzählige, im Prinzip 24 Stunden, 7 Tage die Woche ununterbrochen online arbeiten. Und alle werden glücklich mit Geld und iPhone? Das hat ja nun offensichtlich nicht funktioniert. Neben dem Zmombi, Smartphone-Zombie, ich finde das Wort immer noch passend, ist nun auch der Wutbürger und somit die AfD eine Konstante dieser unserer Gesellschaft geworden. Wir haben eine rechtsradikale Partei im Parlament. Ich bin extrem angewidert. Wir müssen da was gegen tun. Täglich. Ja, du auch. Was? Nun überleg dir was. Es wird Zeit, dass wir alle wieder denken. Aber bitte, bitte keine abstrusen Theorien. Diese haben geholfen, das Grauen zu gebären. It's hard to go outside, it's hard to carry on. And if the storm, it's hard to threat. We know you'll keep us dry, we know we won't get wet. Umbrella, just a touch and you open wide. Every day just right. You know it seems like a simple thing, how an umbrella can make us so strong. All we know is that where we go, we walk our umbrella along. 'Cause if you're lost and if you're gone, it's hard to go outside, it's hard to carry on. And if a storm, it starts to threat, we know you'll keep us dry, we know we won't get wet. You not forget your own. Oh, dear, you not forget your own. Oh, dear, you not forget your own. Oh, dear, you not forget your own. Oh, dear, you not forget your own. Oh, dear, you not forget your own. Oh, dear, you not forget your own. Umbrella. Your fabric's strong, so hard to tear. Our canopy up in the air, our bumper chutes, our parasol. There's room for one, there's room for all. Just grab a hold, step underneath, and we'll be bold and move our feet. We'll all be sporty and unique as we accomplish every feat. Oh, umbrella, do not forget your umbrella. Get your umbrella. Oh, umbrella. umbrella. Zweimal neu. Zuerst haben wir gehört Live in a Blender, Happy Enough heißt die neue CD und die Band gibt es schon seit guten 30 Jahren im New Yorker Underground. Und gerade das war eine CD, die in einer anderen Welt wahrscheinlich auf sämtlichen Kanälen laufen würde. Hier läuft sie nur bei mir. BD Gottfried aus Kanada, der auch schon seit 40 Jahren mit dabei ist und seit einigen Jahren Solo-CDs rausbringt. Das war gerade ein Track von Through the Dog's Eyes und die ganze CD, ja, ist so gut wie der Track. Und schon wieder sind wir beim täglichen Grauen, weil die neue CD der Flying Mammals aus den USA, die wurde in Schloss Röhrsdorf aufgenommen. Schloss Röhrsdorf bei Dresden. Dresden, wo die AfD die zweitstärkste Kraft wurde. Und ich muss schon wieder kotzen. Aber das Konzeptwerk der Flying Mammals 4 ist wirklich klasse. Hier sind sie, Flying Mammals. Everyone knows. up, let up. Time was saying enough's enough, enough of giving it in. So we're gonna stand up, stand up, stand up. Neuer Rob Gould aus England, Mohuru for your guru. Gehört haben wir den alten Manfred Mann-Track, Funniest Gig. Auf der CD hat Rob Gould mal so seine ganzen Kooperationen mit Fruits de Mer Records rausgebracht. Und das ist natürlich immer total psychedelisch und die ganze Scheibe schwebt gut ab. Rob Gould, bleiben wir wirklich so bei einem frischen Pop, damit wir mal so etwas bessere Laune bekommen in diesen beschissenen Zeiten. Ja, doch, empfinde ich so. John Howard lebt heute in Spanien, kommt aber aus England, aus den 70ern. Dort hat er schon so eine Art Glamrock gemacht damals. Heute im eigenen Studio sehr schöne Popsongs. John Howard von You Shall Go to the Ball mit The Other Side of Town. He doesn't answer calls no more. His best friends, they're ignored. The boy has changed. Well, that's for sure. Sometimes shouts out something dirty. Poor old soul, he's set to roll. As pent up anger takes control. But no one guessed he was distressed until he finally confessed that he was hearing voices in his head. Old Miss Wright had such a fright when she got burgled in the night. They stole her rings and sparkly things and other bits that long life brings. A run to do what pulled her through. The fact she still enjoyed her brew. This kept her going in her darker days. She would say, have a lovely cup of tea. Set your spirit free. Really sick, then have a cuppa, have another with a slice or three. Ronnie Dunn went on the run from open prison just for fun. They tracked him down to a pub near town while drinking pints of mild and brown. He tried to hide, but back inside a friendly screw did him confide. Now here's a thing to perk you up, my son. Shelley Pewter see what a cutie was, obsessed by her own beauty. As she aged, became enraged, so surgery was soon arranged. Trying to turn back the clock, those youthful looks you can't unlock. Her features now are quite a shock, so give yourself a little whirl and break with a lovely cup of tea. Set your spirit free. You will find when you get cozy, nothing beats a cup of rosy. Have a cuppa, have another with a friend or three. Nice to get away for an holiday, yes. Take it nice and calm. Let the sun beat down as your skin turns brown, yes. It's a soothing balm. Read a book or two, floating around the pool, yes. Let your stress descend. Gin and tonic, fruity cocktails taste like vomit. Only one thing puts you right, and soon as you get back to blighty, lovely cup of tea sets your spirit free. If you think you're on the brink and feel that you might really sink, then have a cup, have another with a slice of Das war nun eine dieser super frischen, total bunten Pop-Singles auf Vinyl von Fruits de Mer Records. The Chemistry Set, Lovely Cup of Tea, total englisch, sehr empfehlenswert. Im Oktober kommt sie nun endlich raus, die 33 Stunden Underground Compilation von Mick Magic, die United World Underground Collection, jetzt erhältlich bei mickmagic.net. Mit Bonustracks und mehreren Büchern im PDF-Format. Und überhaupt der ganze 80er und 90er Underground ist dort zu finden. Na okay, nicht der ganze. Hier mal ein frischer, freier Track, den man sich schon von seiner Website runterladen kann, mickmagic.net. Die total charmanten X-Ray Pop. Déesse qui se reflète dans la baignoire. Déesse. hamburger au gruyère. Et la déesse fait la malle, sans toi glissant sur la baignoire, accrochant le sourire triste d'un arbre mort du nord de l'île. Rotten Kids aus Thailand, ja wirklich Underground aus der ganzen Welt, wird drauf sein auf The United World Underground Collection, die jetzt im Oktober rauskommt. Fragen wie, wie war es denn in den 80ern und 90ern ohne Internet im Untergrund weltweit kommunizieren? Wie ging denn das überhaupt? Werden alle beantwortet. Deswegen, wie gesagt, sind da PDF-Bücher mit bei. Steht alles drin, auch was die Leute heute machen. Tierisch interessant. Vielleicht einfach mal nachchecken, wer diese Jahre nicht erlebt hat. The United World Underground Collection. Jetzt erhältlich bei MicMagic.net. MicMagic.net. einer, der damals auch mit dabei war und der bis heute extrem aktiv ist, Charles Rice Goff, der Dritte aus Amerika. Da ist gerade rausgekommen bei Oral Films eine 3-CD-Compilation, die das Gesamtschaffen von Mr. Goff rüberbringt. Und der hat sich nun inzwischen in eine völlig eigenständige Klangwelt hinein entwickelt. Charles Rice Goff III. Winter, I bought a bicycle and I bought several accessories for it, including a couple of super bright LED bike lights for the front and back. The one on the front has become especially useful in that it's got like a little loop on it, and I can put it over the forefinger of my right hand and use it when I walk my dog at like 2:30 in the morning after I get up and have my coffee and all that and work on art and check email and look at eBay and all that kind of stuff. I take Stanley out, and this super bright LED bike light really comes in handy, so I can see what the little monster dog is up to and make sure he doesn't eat anything illicit or illegal off the ground. Anyway, I don't ride my bike that much, but like maybe once or twice a month, two or three times a month, three or four times, I'm not sure, but the byproduct of buying that bike is that I have a really great portable flashlight that I can just slip over my finger and talk on this micro cassette recorder, holding it in the palm of my hand with the bike light looped over my forefinger. A person such as himself, who has never really seemed to fit in or find his place in life or in society in any kind of sustained, meaningful way, might very well not be as concerned with giving up a sense of personal sovereignty or personal rights or freedom of expression, what have you, if he is given a place in a more authoritarian, top-down, controlled situation in which he is given a very specific place, giving a meaningful place that employs his own special skills for a greater good. Nein, Sie sind hier nicht im falschen Film gelandet. Das ist die neue CD von Hal McGee. 4230F. Microcassette Collages. Die Kassette ist ja nun schon lange wieder da. Hal McGee geht wie immer einen Schritt weiter und macht etwas mit Mikrokassetten. Das sind die mit diesen ganz kleinen Kassetten, mit diesen ganz kleinen Rekordern. Da geht er durch die Gegend und nimmt auf. Und die neue CD ist wirklich ein Trip. Kann ich empfehlen, Hal McGee, 4230F. Ach, und übrigens, es gibt wieder mehr Hunger auf der Welt. Natürlich vorrangig dort, wo Krieg und bewaffnete Konflikte normales Leben unmöglich machen. Und nun raten Sie mal, wer die Waffen dorthin liefert und damit gut viel Geld macht. Hunger und Kriege lässt Menschen ihre Heimat fluchtartig verlassen. Und wo wollen die wohl alle hin? Wo wollen die alle hin? Und ändert irgendwer diesen Kreislauf etwa? Irgendwer etwas? Naja, gehen wir rüber nach Bayern. Da hat die CSU jetzt nun echt eins auf die Nase bekommen. Alle sind sie zur AfD rübergerannt. Komisch, warum nur? Und dann gibt's nun echt Ärger. Ja, du angesauchter Bauernschädel Verrückter. Kreuzsackelt sie, mein toller Staden, was glaubst denn du, wer du bist, Kreuz? Birnbaum, du gescheiter Hami! Moment, so kann man's nicht ändern. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir so richtig alternative Musik aus Bayern hören. Die stehen nämlich jetzt im Oktober und November wieder auf der Bühne. Und zwar Irksen, Adanem und Zweckinger. In der Reihenfolge hören wir sie jetzt auch. Also wer nach Bayern reist oder dort lebt, diese Bands gibt's nun live. Irksen, Adanem und Zweckinger. Thank you. Noch mal mehr, was meiner steckt der Teibe drin. Der kann nicht rechnen, malt keine Bilder. Passen's auf, das wäre mal ein ganzer, ganzer Bilder. Mutter hat gewarnt, sie hat's nicht geklappt. Was soll ich sagen? Recht hat er gehabt. Ich bin ein Overbeit, Overbeit, Overbeit. Treiber, Raucher, Saufer. Hunger, wo die Weiber treib mich rum bei der Nacht. Schau vom Tag, mein ganzes Schlimm ist ein Overbeit rum. Ich bin ein Overbeit, Overbeit, Overbeit. Treiber, Raucher, Saufer. Oh, ja, drauf war ein Ministrant, da nimmt der Pfarrer mein Bruder bei der Hand. Sie, sagt der Frau, mit dem Bub, das hat keinen Sinn. Nimm, da mixt schon, klamm, steckt der Teibe drin. Der macht grad Blödsinn, tut den Beichtstuhl rauchen. So einen können wir in unserer Kirche nicht brauchen. Mutter hat gewarnt, sie hat's nicht geklappt. Was soll ich sagen? Ein Recht hat er gehabt. Ich bin ein Hoferfeld, Hoferfeld, Hoferfeld. Treiber, Raucher, Saufer. Hugel, wo die Weiber treib mich rum bei der Nacht. Und schlaf am Tag, mein ganzes Leben ist ein Hoferfeld. Ich bin ein Hoferfeld, Hoferfeld, Hoferfeld. Treiber, Raucher, Saufer. Hugel, wo die Weiber treib mich rum bei der Nacht. Und schon am mein ganzes Leben ist ein Hoferfeld. Vor Jahr drauf war beim Bund, haben's mich geschunden als wir ein Hund. Mordsmäßig aufgelohnt, geht's durch den Wald. Bin nicht weit gekommen, haben's einen Sanker geholt. Der Feldwebe schreit, so ein Oberidiot, bist der Schand. Für jeden richtigen Soldaten, Mutter hat gewarnt, sie hat's nicht geklappt. Was soll ich sagen? Ein Recht hat er gehabt, ich bin ein Hoferfeld. Von hinten nach vorne, live in Bayern, Zweckinger, Adernehmen und zu Beginn Irksen. So, und zum Schluss noch etwas Aufbauendes. Also einen Trost haben wir ja doch. Es gibt hier inzwischen so viele Ausländer, Schwule, Lesben, Juden, Moslems und Leute wie mich. So viele Konzentrationslager kann die AfD gar nicht bauen. Also Leute, Kopf hoch und tut was dagegen. Zum Schluss, na klar, Reggae, aber nicht aus Jamaika, sondern von hier. Ob der nun gerade in Holland oder in München ist, das weiß ich nicht, das ist auch egal. Sein immer noch aktuelle Creative Reggae Elementary Overdrive groovt richtig gut ab. Wir hören uns nächsten Monat mit weiterem Widerstand. Reggae Crew. Thank you. being big and strong now, not letting them take control. Recognize I'm growing, make an out face them face to face. We're gonna shake them up, shake them up, shake them up. Magic Music Box.